Ein reines Herz. Ein kleines Mädchen hatte in der Sonntagsschule bei ihrer Lehrerin die Seligpreisung in der Bergpredigt gelesen und wurde nun gefragt, welche von all den Gaben und Gnaden, die der Herr hier angeführt, sie am meisten als die ihren wünschen würde. Sie sann einen Augenblick nach und sagte dann schüchtern, »Ich möchte ein reines Herz haben.« Auf die Frage der Lehrerin, weshalb sie denn gerade dieses erwähle, antwortete sie, »Wenn ich ein reines Herz hätte, dann besäße ich all die anderen Gaben auch.«